SWR 2 Spielraum mit Nicola Müntefering und Roland Wagner. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei uns im Kopfkino. Stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr seht auf der Straße ein kleines Männlein, das immer wieder auf und ab läuft und auf und ab und auf und ab. Was würdet ihr tun, Roland, du? Also, ich weiß auch nicht, ich würde es mal ansprechen oder vielleicht würde ich es auch der Polizei melden, wenn es allein ist, oder vielleicht würde ich es dann auch mit zu mir nach Hause nehmen. Vorausgesetzt, es ist lieb und benimmt sich. Siehst du, ich hab's gewusst, der Herr Ping hätte sich auch bei dir sehr, sehr wohl gefühlt. Magst du eigentlich Fisch? Fisch? Ja, es geht so. Oh, dann wäre es wahrscheinlich doch ein bisschen schwierig geworden mit dir und mit Herrn Ping. Herr Ping, wer ist denn jetzt dieser Herr Ping? Den lernen wir jetzt kennen, zusammen mit Herrn Burczyk. Herr Burczyk hat sonst nie Besuch. Kinderhörspiel von Franz Zauleck. Am 26. August, das Jahr habe ich vergessen, aber dass es gegen Mittag war, weiß ich genau, betrat ein älterer Herr einen Zeitungsladen im Bahnhofsviertel. Er warf eine Münze auf den Teller und sagte: Wird wieder heiß heute. Der heißeste Tag des Jahres, rief die Zeitungsfrau, während sie die leeren Regale wischte. Heute gibt's keine Zeitung, ich hab Urlaub. Die Tür war offen. Frische Luft tut ihm gut. Die Zeitungsfrau zeigte mit dem Daumen in eine schattige Ecke des Ladens. Dort saß ein schwarz-weißer Herr, vielleicht 50 cm groß, vor dem Zigarrenregal. In der linken Hand hielt er einen roten Schirm mit gelben Tupfen. Mit der rechten Hand fächelte er sich Luft zu. Er heißt Ping. Herr Ping. Herr Ping. Herr Ping. Wie heißen Sie? Burczyk. Herr Burczyk. Herr Ping zog ein gelbes Buch aus der Tasche und kritzelte etwas hinein. Dazu murmelte er: Burczyk, Burczyk, Burczyk. Der 40. Tag. Der ist putzig. Wirklich putzig. Der 40. Sie können ihn haben. Ich wollte eine Zeitung. Er muss sowieso weg. Ich mache Urlaub. Soll er nach Hause gehen? Er hat kein Zuhause. Nach Hause. Die Straße ist rauf und runter. Sie hätten das sehen sollen. War nicht lustig. Zum Gott erbarmen war es. Zwei Wochen sitzt er bei mir. Was, zwei Wochen schon? Niemand will ihn haben. Aber er ist ja genügsam. Er isst nur Fisch. Nur Fisch. Haben Sie einen Staubsauger? Haben Sie einen Staubsauger? Das fragt er jeden. Haben Sie einen Staubsauger? Sie müssen antworten, sonst geht das eine Weile. Nein, ich habe keinen Staubsauger. Schade, schade, schade. Drollig. Wirklich niedlich. Und kühl halten. Und wenn ich ihn nicht nehme? Dann weiß ich nicht. Heute Abend bin ich in Teneriffa. Nicht auf die Straße, ich werde kaputt gehen. Was ist das für eine Welt? Ich will die Stellen fragen. Sie lesen jeden Tag die Zeitung. Sie meinen, ich sollte den armen Kerl mitnehmen? Armen Kerl mitnehmen. Es wäre ein Anfang. Was für ein Anfang? Ein Anfang eben. Ist nur Fisch, sagen Sie. Nur Fisch. Nur Fisch, nur Fisch. Herr Burczyk trat mit Herrn Ping auf die Straße. Er strich ihm über den Kopf und sagte: Komm, kleiner Pinguin. Nicht Pinguin. Ich bin Ping. Herr Ping, bitte respektieren Sie das. Aber Pinguin. Ein unglückliches Wort. Alle sagen es. Und hässlich. Es steht in jedem Lexikon. Im Lexikon stehen Dummheiten. Und wie ist das richtige Wort? Richtig wie richtig. Für solche wie dich. Ich bin Herr Ping. Am liebsten schlafe ich in der Hängematte. Ich habe ein Bett. In einem Bett kann ich nicht schlafen. Du hast zwei Wochen auf dem Stuhl geschlafen. Ein Stuhl ist kein Bett. Es ist heller Mittag und du redest vom Schlafen. Der Reisende denkt mittags an die Nacht. Haben Sie ein Lexikon? Ich habe kein Lexikon. Kein Lexikon? Keine Hängematte, kein Lexikon. Die einen haben ein Lexikon, die anderen haben eine Hängematte. erzählt denn solchen Schwachsinn? Die Zeitungsfrau hat keine Hängematte, dafür ein Lexikon. Hm. Haben Sie es gesehen? Im Laden. Wenn sie etwas nicht weiß oder versteht, blättert sie im Lexikon. Ja. Steht im Lexikon, heiß ist kalt oder rot ist grün, sie glaubt es. Aha. Ich habe Tage gebraucht, um ihr klarzumachen, dass ich Herr Pink bin. So. Haben Sie einen Kühlschrank? Fragst du meine Besitztümer ab? Haben Sie einen Kühlschrank? Haben Sie einen Kühlschrank? Haben Sie einen Kühlschrank? Polar 2000. Der ist so alt, wie er heißt. Sie liefen durch staubige Straßen. Herr Burczyk und Herr Pink. Die Sonne brannte unbarmherzig. In einer grauen Gasse machte Herr Burczyk plötzlich Halt. Warum bleiben Sie stehen? Da wären wir. Wieso wären? Sind wir nicht? Wir müssen 4 Etagen steigen, dann sind wir. Jetzt werden wir noch. Das muss ich mir aufschreiben. Wir werden sein, was wir jetzt wären. Lustig, lustig. Ja, 4 Etagen sind nicht lustig. Herr Burczyk und Herr Ping kletterten in die 4. Etage. Herr Burczyk zeigte auf den Klingelknopf und sagte: Hier wohnt Herr Burczyk. Drück mal drauf. Zu hoch. Ja, drück ich drauf. Herr Burczyk ist nicht da. Herr Burczyk, sind Sie da? Er ist nicht da. Du hast recht. Er ist nicht da. Was machen wir nun? Herr Burczyk betrat den Wohnungsflur, klatschte in die Hände und sagte: Jetzt ist er da. Das ist lustig. Jetzt ist er da. Herr Burczyk ist ein Spaßmacher. Nicht so genau hingucken. Herr Burczyk hat sonst nie Besuch. Spaßmacher. Ja. Ist das Klo? Keine Wanne. Hier ist das Zimmer. Reicht für 2. Den Schirm stellst du da in den Eimer. In den Eimer. Mal, suchst du was? Glas Wasser. Na, da steht da. Polar 2000. Und hier ist der Wasserhahn. Wasser, bitte sehr. Eis fehlt. Ich habe kein Eis. Aber ein Kühlschrank. Das Eisfach ist kaputt. Ein Kühlschrank und kein Eis. Hör mal, du kannst gehen. Der blödeste Kühlschrank des Universums. Du gehst. Das ist gegen die Regel. Die Zeitungsfrau ist auf deine Rippe. Ich mach jetzt die Tür auf und du gehst. Sie haben Verantwortung. Ich zeig dir die Verantwortung. Herr Burczyk riss die Tür auf. Herr Ping schwankte, setzte sich auf den Fußboden und hielt sich die Augen zu. Hey, aufstehen. Mir ist schlecht. Herr Ping, mach keinen Quatsch. Mir ist sehr schlecht. Das Wasser muss 4 Etagen steigen. Ich lasse es lange laufen, dann wird es kühler. Es muss kalt sein. Ja, das Wasser muss kalt sein. Ich brauche eine Hängematte. Ich will kein Lexikon. Ich bin kein Pinguin. Macht Ihnen Spaß, mich zu ärgern? Es wird kalt. Muss mal aufs Klo. Spülen nicht vergessen, lange ziehen, sonst kommt zu wenig Wasser. Über dem Klo baumelt eine Schnur. Da ziehst du dran. Die Zeitungsfrau hat den Drücker. Bei mir wird gezogen und lange hörst du. Muss 4 Etagen steigen. Herr Ping? Herr Ping? Bist du ins Klo gefallen? Herr Ping? Hier oben. Badest du im Spülkasten? Und das Schließventil, beeindruckend. Können Sie mir runterhelfen? Du bist allein hinaufgekommen. Bitte. Warte. Ich muss mich aufs Klosett stellen. So. Oh, du bist aber schwer. Können Sie mich wieder abtrocknen? Den alten Herrn Butschig auf Trab halten. Was? Oh. Kalt bist du geworden. Und das Wasser? Eins nach dem anderen. Hier. Jetzt wird es dir aber schmecken. Zu kalt. Runter damit. Es geht doch. Das Ventil im Spülkasten. Meine Bewunderung. Dieses Ventil ist ein Automatikstöpsel. Aha, ein Automatikstöpsel? Was ist denn los? Die Zeitungsfrau hatte das nicht. Die hat einen Drücker. Und ein blödes Lexikon. Automatikstöpsel? Nichts Besonderes. Ein Ventil im Spülkasten. Sie haben recht. Nichts Besonderes. Was siehst du mich denn so an? Automatikstöpsel. Ich kenne Sie länger als Sie mich. 2 Wochen. Ich habe Sie beobachtet. Du hast mich beobachtet? Beobachtet. Im Laden kein Wort und jetzt die große Klappe. Sie haben die schönen Frauen betrachtet. Was für Frauen? Haben Sie eine? Kein Eis, keine Frau. Ich träume wie Sie. Die Frauen auf den Zeitungen haben dir auch gefallen? In der obersten Reihe war eine... Da liegen die Fernsehzeitungen. Ich habe sie Waldlichtung genannt. Waldlichtung? Die Augen. Blaue Waldseen. Die Wimpern Schilf, das sich im Wasser spiegelt. Der Mund. Du hast dich verliebt? Sie lachen? Ein schöner Name. Waldlichtung. Vorgestern... Im Morgengrauen kam einer in den Laden und sammelte alle Frauen ein. Auf Waldlichtung. Ritzratz. Packte neue Frauen in die Regale und verschwand. Die Frauen kommen und gehen. Ich werde sie nie wiedersehen. Waldlichtung ist aus Papier. Ach, das sagt die Zeitungsfrau auch. Papierfrauen. Es gibt auch Frauen nicht aus Papier. Die Zeitungsfrau. Hat ein Lexikon. Frauen liegen in der Hängematte und singen. Sie bringen Eis. Ja. Auf. Frauen in Begleitung von Staubsaugern. Finger weg von den Schubladen. Ob Sie es glauben oder nicht, ich habe noch nie einen Staubsauger. Lass den Schrank zu. Ich weiß, dass Sie keinen Staubsauger haben. Herr Ping zog das gelbe Buch hervor, befeuchtete die Bleistiftspitze mit der Zunge und malte Buchstaben in das Buch. Was schreibst du? Geheimnis. Was schreibst du? Ach, geben Sie mir das Buch zurück. Grünöl, Blechpech, Waldlichtung, Badematte. Butschig, hast du falsch geschrieben. Pfützen, Spritzer, Zwiebelmief. Was soll denn das? Mein Buch. Du lässt die Finger von meinen Schränken. Sieh mein Buch zurück. Versprochen. Okay. Hier. Mein Wortschatz. Grünöl. Ich sammle magische Wörter. Papierfrauen. Ein Zauberwort. Das ist von mir. Ich bin Ihnen dankbar. Und was bedeuten die durchgestrichenen Wörter? Die sind aus meinem Wortschatz gestrichen, haben ihren Zauber verloren. Und jetzt will ich einen Fisch. Bei mir gibt es Bratwurst. Ja, ich kann nur Fisch essen. Du hast Wasser ohne Eis getrunken. Du wirst auch Bratwurst ohne Gräten essen. Schon das Wort. Bratwurst. Mir gefällt es. Gibt es in meinem Buch nicht. Ich kann mein Leben nicht ändern, weil Herr Pink zu Besuch ist. Bratwurst hat keinen Zauber. Wir wollen nicht zaubern. Wir wollen essen. Bratwurst ist eklig. Jetzt ist Schluss. Sonst werde ich eklig. Mahlzeit. Bratwurst stinkt. Mach kein Theater. Ich muss kotzen. Benimm dich. Mir wird so. Herr Ping, mach keine Sachen. Ich sterbe. Ich lass die Bratwurst verschwinden. Schwuppdiwupp. Schwuppdiwupp. Sie stinkt. Ich hole Fisch und du jagst mir keinen Schreck mehr ein. Schwöre. Erst Fisch. Wie heißt das Zauberwort? Papierfrau. Nicht in meinen Sachen herumschnüffeln. Verstanden? Galaktisches Ehrenwort. Herr Bocik schloss die Tür. Herr Ping trippelte zur Wohnungstür und horchte. Dann lief er zum Klo und zog an der Strippe. Der Automatikstöpsel schweigt. Herr Ping watschelte zur Kommode und nahm ein Laken aus dem unteren Schubfach. Ja. Ach, keine Hängematte. Das erschwert die Sache. Herr Ping schob den Küchenstuhl an die Zimmerpalme und legte das Laken darüber. Dann zog er den Stuhl zum Fernsehapparat und drehte an den Knöpfen. Er schleppte den Stuhl zum Telefon, setzte sich eine gespiegelte Brille auf und zog das gelbe Buch hervor. 7 4 8 7 0 3 5 9 3. Bächlein, YW35, hier Ping XR40. Erdzeit 26.8.18. Erbitte Scannerlaubnis. 2 Wochen in einem Zeitungsladen. Ohne Telefon. 1 Woche Zoo, peinliche Verwechslung. Sie haben mich für einen Pinguin gehalten. Pinguin! Jetzt bei Bocik. Der Himmel ist klar. Bocik besorgt Fisch. Alles Roger. Polar 2000. So alt, wie er heißt. Automatikstöpsel ja, Papierfrauen ja, Staubsauger nein. Berichte bei Eintreffen. Moment, Kodierung? Papierfrauen mit Kühlmützen, Dösen mit Ölgötzen in Grünöl. Haben Sie? Grünöl, korrekt. YW35, hören Sie, es gab einen Unfall. Die molekulare Pulverisierung ereignete sich in einem unerklärlichen Kraftfeld. Ja, eine gespiegelte Verdopplung. Er heißt Pong. Vielleicht sitzt Pong im Zoo. Ich breche ab. Bocik kommt. Was soll der Mummenschanz? Mummenschanz? Gutes Wort. Mummenschanz muss ich gleich notieren. Damit du es dann ins Telefon sagen kannst. Ja. Ich bin kein Pinguin. Wasser mit Eis. Keine Bratwurst. Du erzählst Geschichten und Geschichten und Geschichten. Und dazu diese dämliche Brille. Meine Palme könntest du in Ruhe lassen. Haben Sie Fisch? Ich stelle die Fragen. Mit wem hast du telefoniert? Geheimnis. Mit wem? Nee, nicht anschreien. Mit wem? Es war ein Freund. Und warum holt dir dein Freund keinen Fisch? Er kann es nicht. Er ist weit weg. Ein Fischfresser? Er ist zu Hause. Ich bin's nicht. Und was hält dich? Sie meinen, ich sollte nach Hause kehren? Ja, sowas in der Art. Ich hab 14 Tage im Papierfrauenladen gesessen. Ich hab auf Bahnhöfen gewohnt. Ich hab in Gullis übernachtet. Nicht, weil es schön war, nicht, weil ich Langeweile hatte. Ich hab sogar im Zoo gesessen. Wie Kollege Pong. Was für ein Pong? Du hast gesagt, er würde im Zoo sitzen. Was hab ich gesagt? Ins Telefon. Freund Pong sitzt im Zoo. Freund Pong? Der Fisch ist mein Freund. Es wird sich zeigen. Ist die Pfanne gut ausgewischt? Da war Bratwurst drin. Erzähl mir was von Pong. Gibt nichts zu erzählen. Ich rufe die Auskunft an. Die sagen mir, mit wem du telefonierst. Herr Pong sitzt im Zoo. Oder ich weiß nicht wo. Zoo. Ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wo. Der Fisch ist fertig. Mahlzeit. Ich will nicht über Pong sprechen. Für diesen Fisch bin ich eine halbe Stunde durch die Stadt gerannt. Jetzt rührst du drin rum, als ob es Dreck wäre. Ich will nicht über Pong sprechen. Ja. Ich habe eine Bitte. Sie können Nein sagen. Du willst Bratwurst? Das ist nicht komisch. Ein Momentchen im Kühlschrank, die Hitze, verstehen Sie? Das Eisfach ist kaputt. Ein Momentchen! Herr Bocic öffnete den Kühlschrank und räumte schweigend eine Milchflasche, eine Quarkdose und ein Meerrettichglas zusammen. Herr Ping watschelte ungläubig heran. Ich darf wirklich? Steig ein. Herr Ping kletterte in den Kühlschrank, schob das Meerrettichglas unter seinen Kopf, steckte den linken Fuß ins Eierfach, den rechten hinter die Flaschenhalterung und sagte: Bequem. Ja, sehr bequem. So, ich mache zu. Es wird dunkel. Herrlich. Herr Bocic schloss behutsam die Tür und stand noch eine Weile vor dem Kühlschrank. Dann ging Herr Bocic aufs Klo. Als er wieder ins Zimmer trat, sagte er: Nun ist die Klospülung auch kaputt. Herr Bocic trat auf den Balkon und begoss schweigend die Geranien. Die Sonne ging feuerrot hinter den Dächern unter. Herr Bocic ging ins Zimmer zurück und durchsuchte den Stapel mit alten Zeitungen. Ein Titelblatt betrachtete er sehr lange. Waldlichtung. Das ist sie. Herr Bocic lief zum Kühlschrank. Er legte das Ohr an die Tür, klopfte sacht an und flüsterte: Hallo. Du hast den Spülkasten kaputt gemacht. Alles gut da drin? Die Dunkelheit ist außergewöhnlich finster. Herr Bocic öffnete die Tür. Aus dem Kühlschrank strahlte ein gelbgrünes Licht. Herr Ping saß nicht wie vorhin, den Meerrettich im Nacken, den linken Fuß im Eierfach und den rechten in der Flaschenhalterung. Er stand Kopf. Um den Hals hatte er eine Salatgurke gelegt, mit den Füßen balancierte er eine Zitrone. Aber sonst ist alles gut, ja? Alles gut. Können Sie wieder zumachen? Hier, der Schalter. Wenn es zu dunkel ist, drückst du drauf. Dann wird es hell. Siehst du? Sehr praktisch. Sehr praktisch. Ja, den Tierpark, bitte. Ja, verbinden Sie mich. Guten Abend. Bocic hier. Die Pinguinabteilung. Niemand da? Was hat denn das mit der Hitze zu tun? Ja, ja, dann. Herr Ping. Herr Ping. Alles Roger. Vielleicht erklärst du mir. Tür zu, bitte. Auskunft. Auskunft. Auskunft. Hallo. Hallo. Den Kühlschrank Notdienst, ja. Ein Problem mit dem Fabrikat Polar 2000. Ja, 2000. Nicht das Eisfach, nein, nicht das Eisfach. Das Kühlschranklicht so gelbgrün, unheimlich. Direkt aus dem Gemüsefach. Bitte, Moment. Bei mir klingelt's. Vor der Tür stand ein schwarz-weißer Herr, vielleicht 50 Zentimeter groß, schlenkerte mit den Armen und sagte freundlich: Guten Abend, Abend. Mein Name ist Pong, Herr Pong. Pong. Haben Sie einen Staubsauger? Nur einen Kühlschrank. Polar 2000. Wunderbar. Es ist der 40. Tag. Vier Treppen. Treppen. Puh. Wie bist du aus dem Kühlschrank gekommen? Ich komme aus dem Treppenhaus. Das sehe ich. Und käme gern in den Kühlschrank. Augenblick, ich telefoniere gerade. Hallo. Hallo. Aus dem Kühlschrank ins Treppenhaus und wieder in den Kühlschrank. Sie sind der Spezialist. Ja, genau. Ich drehe nämlich durch. Bitte nicht durchdrehen. Du spinnst mir die Hucke voll. Kühlschrank und Staubsauger, Lexikon und Hängematte, Fisch und Wurst. Ich flippe nämlich aus. Fisch und Wurst? Ich verstehe nicht. Der schwarz-weiße Herr, der sich Herr Pong genannt hatte, watschelte durchs Zimmer, nahm den rot-gelb getupften Schirm aus dem Eimer, klappte ihn auf und zu und sagte lächelnd: Ein gutes Stück, nicht wahr? Du machst Experimente mit mir. Polar 2000, nur gute Sachen. Haben Sie ein gelbes Buch gesehen, Sie? Ich lass mich nicht zum Affen machen. Die Zeitungsfrau verzieht sich nach Teneriffa und ich habe hier diesen Zirkus, weißt du was? Ich weiß es nicht. Ich werde dich jetzt wirklich rausschmeißen. Es ist Ihre Wohnung. Ja, es ist meine Wohnung. Und jetzt raus hier, du Lügner! Ich bin kein Lügner. Ist gut, du bist kein Lügner. Aber jetzt hau endlich ab. Kein Lügner! Als es im Treppenhaus still geworden war, trat Herr Burczyk auf den Balkon. Die Sonne war untergegangen. Über der Stadt wölbte sich ein fliederfarbener Abendhimmel. Nach etwa einer Minute kam der schwarz-weiße Herr, der sich Pong genannt hatte, aus dem Haus, spannte den Schirm auf, ging die Straße in Richtung Bahnhof entlang und verschwand in der Dunkelheit. Herr Burczyk atmete tief durch. Es wurde sehr still. Aus dem Kühlschrank war ein merkwürdiges Geräusch vernehmbar. Herr Burczyk, bitte öffnen Sie. Herr Burczyk. Das glaubt mir keiner. Aus dem Kühlschrank ins Treppenhaus und wieder in den Kühlschrank. Es funktioniert nicht. Ah, und wie war es am Bahnhof? Wie soll es am Bahnhof gewesen sein? Du gehst zum Bahnhof und stellst mir so eine blöde Frage. Ich gehe zum Bahnhof? Ich sitze im Kühlschrank. Wie kann ich da zum Bahnhof gehen? Na, ich träume doch nicht. Du klingelst, nimmst deinen Schirm und gehst zum Bahnhof. Mein Schirm? Das war Pong! Er hat meinen Schirm geklaut. Mist! Intergalaktische Scheiße! Die Kodierung wird jeden Augenblick bestätigt, das Telefon klingelt und ich hab keinen Schirm. Kommt jetzt ein neuer Spaß mit dem alten Onkel Burschig, ja? Sie müssen mir helfen. Bitte. Herr Ping nahm Herrn Burschigs Hand und führte ihn auf den Balkon. Die beiden setzten sich auf die kleine Bank zwischen die Geranientöpfe. Es war dunkel geworden. Die Sterne funkelten wie die Fenster einer Riesenstadt. Herr Ping suchte den Himmel ab. Da, der Sternhaufen. Sehen Sie? Da. Die Milchstraße. Milchstraße. Am Rand des Pegasus-Quadrats, genau über uns. Da wohnst du. Oh, Sie wissen es schon. Ich hab sowas geahnt. Der Planet Bächlein im Sternbild Bache. Bächlein. Klar und hell springt der Quell. Ja, das ist ein Lied. Das ist so ein Spruch von meiner Großmutter. Es gibt ein kleines Lied. Klar und hell springt der Quell, springt der Quell. Klar und hell, klar und hell springt der Quell. Klar und hell springt der Quell, springt der Quell, springt der Quell, springt der Quell, springt der Quell. Klar und hell. Bächlein. Und da willst du hin? Deshalb bin ich bei Ihnen. Intergalaktische Scheiße. Die Zeitungsfrau hat viele gefragt. Mich hat sie nicht gefragt. Herr Burczyk hat ein kaputtes Eisfach. Den fragen wir nicht, hat sie gesagt, wortwörtlich. Hab heute auch einen kaputten Spülkasten, Bächlein. Wie ist es denn da? Kühler. Klar und hell. Kein Lexikon. Anders einfach. Keine Papierfrauen. Keine Papierfrauen. Kein Staubsauger. Bei uns gibt es das Märchen vom wundersamen Automatikstöpsel. Heute habe ich einen gesehen. In meinem Spülkasten. Es ist mein Lieblingsmärchen. Und heute das. Dieser Anblick war, verzeihen Sie, enttäuschend. Erst fandest du ihn beeindruckend. Ja, da wusste ich nicht, dass das Ding ein Automatikstöpsel ist. Der Automatikstöpsel ist kaputt. Als ich ihn betrachtete, war es nicht. Der wundersame Automatikstöpsel. Wir haben Märchen von guten und bösen Staubsaugern. Wir? Du meinst die Leute da? Von Bächlein? Ja. Niemand hat jemals einen Staubsauger gesehen. Naja. Ich gieße die Blumen der Nachbarin. Die hat einen. Ich hole ihn. Na, lassen Sie nur, danke. Es ist besser, wenn ich keinen Staubsauger sehe. Der Automatikstöpsel hat gereicht. Mir hat das Märchen von Pong gereicht. Oh, Pong? Den gibt's nicht. Ich bin ich. Er hat sich vorgestellt, mein Name ist Pong. Herr Pong. Oh, was bedeutet das schon? Es bedeutet, dass er da ist. Grünschnabel. Grünschnabel? Ich habe ihn gesehen. Grünschnabel. Das bedeutet aber nicht, dass er da ist. Aber nicht da ist er auch nicht. Korrekt. Also was denn? Ist er nur da oder ist er nur nicht da? Er ist da und er ist nicht da. Also, auf meiner Reise gab es einen Unfall, ein nicht berechenbares Kraftfeld. Das Ergebnis? Eine außerplanmäßige dreidimensionale Spiegelung. Ping-Pong. Ping-Pong. Schirm und Buch wurden nicht gespiegelt und blieben, dem Himmel sei Dank, bei mir. Pong hat das Buch gesucht. Und den Schirm mitgenommen. Mit Schirm und Buch durchs Weltall. Räuberpistole. Schirm und Buch sind die Grundausrüstung. Wir brauchen keine Raketen, Abschussrampen und das ganze Zeug. Aber Kühlschränke. Heute ist der 40. Tag. Und morgen ist der 41. Dann ist es zu spät. Am 41. Tag bleibt das Zeitfenster geschlossen. Wenn ich das verpasse, dauert's ewig. Ewig. Hast du es nicht ein bisschen kleiner? Ewig. Ewig? Bis das Pegasus-Quadrat wieder in die heutige Position kommt, vergehen Ewigkeiten. Na, dann wartest du eben so lange. Hier kann man doch auch leben. Mann vielleicht, ich nicht. Hier gibt es Papierfrauen und Automatikstöpsel. Ja, und Bratwurst. Weshalb bist du eigentlich hier? Sie haben mich mitgenommen, schon vergessen? Ich habe gefragt, wieso auf der Erde? Wieso hier auf der Erde, Capito? Oh, Sie fragen große Fragen. Du hast einen Forschungsauftrag. Mal gucken, wie wir hier so leben, ja? Ich möchte nicht darüber sprechen. Du kannst den Leuten im Pegasus-Quadrat erzählen, dass Herr Burczyk gerne Bratwurst isst. Am Rand des Pegasus-Quadrats. Das Pegasus-Quadrat ist groß. Du erzählst ihn am Rande des Pegasus-Quadrates, wie ein Automatikstöpsel wirklich aussieht, ja? Und eines Tages wirst du dann mit deinen Leuten eine Invasion zur Erde starten und ihnen die Automatikstöpsel zeigen, richtig, ja? Sie sehen die falschen Filme, Herr Burczyk. Andere gibt es nicht. Die Zeit vergeht, ich brauche den Schirm. Den hat Pong. Der Schattenmann. Wunderbarer Film. Ohne Buch nützt ihm der Schirm nichts, er wird zurückkommen. Für ihn ist es auch der 40. Tag. Sie das sagen, tut er Ihnen etwa leid? Dir nicht? Begreifen Sie es, Pong existiert nicht, er muss uns nicht leid tun. Und das soll ich glauben. Glauben Sie es einfach. Ich bin Herr Ping, er ist Pong. Ich bin die Stimme, er ist das Echo. Ping Pong. Ping Pong. Sie haben Mitleid mit einem Echo. Und wenn es nun andersrum wäre? Andersrum? Das Echo sollte Unglück mit Ihnen haben? Du weißt genau, was ich meine. Ping könnte das Echo von Pong sein. Gut, Sie glauben mir nicht. Ich muss es akzeptieren. Ja. Stürzen Sie mich ins Unglück. Der 40. Tag vergeht. Ich werde nie, nie mehr. Ah, es ist furchtbar. Hör auf. Guck mal. Da hinten kommt dein Echo. Ich hab's gesagt, er kommt zurück. Er will das Buch. Ganz ruhig. Der existiert nicht. Ich warte im Kühlschrank. Nichts vom Buch sagen. Sie nehmen ihm den Schirm ab, dann schicken Sie ihn fort. Das sagst du so einfach. Klare Worte versteht er. Bitte schließen Sie die Tür. Moment! Mitten in der Nacht! Herr Bocic öffnete die Wohnungstür. Im dunklen Treppenhaus stand Herr Pong. Er stützte sich auf den rot-gelben Schirm und lächelte freundlich. Na, was vergessen? Darf ich reinkommen, kommen? Ich habe dich gerade rausgeschmissen. Ich kann Ihnen etwas vorsingen, klar und hell, hell. Ein schönes Lied. Rausgeschmissen heißt rausgeschmissen. Sie haben mich Lügner genannt. Und? Es hat mich gekränkt, kränkt. Ich möchte etwas klären, klären. Es gibt nichts zu klären. Das Rätsel. Ein Echo ist kein Rätsel. Das hat Ihnen dieser blödsinnige Ping eingeredet. Seine Geschichte ist falsch. Er hat Sie belogen, Logen. Die richtige Geschichte... Keine Lust auf Geschichten, verzieh dich. Der Schirm bleibt hier. Mein Schirm. Lassen Sie meinen Schirm los. Mein Schirm. Ping hat Sie belogen, Lung. Sei still. Nicht ich. Er ist die Spiegelung, Lung. Raus jetzt. Es ist der 40. Tag. Sie machen sich schuldig, schuldig. Geben Sie den Schirm zurück, Rück. Schluss. Raus. Aus. Sie haben kein Herz. Herz. Kein Herz. Kein Herz. Herr Bocic lief zum Balkon und beobachtete die Haustür. Nach einer Minute erschien Herr Pong und lief die Straße hinunter. Kein Herz. Das hätte er nicht sagen dürfen. Kein Herz. Haben Sie den Schirm? Herr Bocic setzte sich auf den Küchenstuhl und drehte den rot-gelb getupften Schirm in seinen Händen. So schnell, dass die Farben ineinander flossen. Eine elektromagnetische Kraft fällt. Spiegelung. Haben Sie den Schirm? Herr Pong hat geweint. Das sind Spielchen. Er hat bitter geweint. Wir lassen uns nicht beirren, Herr Bocic. Den Schirm her! Danke. Was werden Sie machen, wenn ich weg bin? Was ich jetzt auch mache. Vom Kühlschrank zum Balkon und vom Balkon zum Kühlschrank. Und so weiter. Wenn das Telefon klingelt, schließen Sie die Tür und sagen folgende Wortfolge in den Hörer. Ja, hier steht's. Schöne Papierfrauen mit Kühlmützen, Dösen mit Ölgötzen in Grünöl. Können Sie sich das merken? Schöne Papierfrauen mit Kühlmützen... Dösen mit Ölgötzen in Grünöl. Dösen mit Ölgötzen in Grünöl. Mit etwas besserer Betonung. Ölgötzen in Grünöl? Vorher war es besser. Und Pong? Was Pong? Er hat gesagt, ich hätte kein Herz. Sobald ich verschwunden bin, gibt es keinen Pong mehr. Jedenfalls nicht hier. Jede Wette. Ich wette nicht. Ich werde jetzt die molekulare Pulverisierung einleiten. Wenn alles vorbei ist, sollten Sie Ihren Kühlschrank mit einem feuchten Tuch auswischen. Mit einem feuchten Tuch? Mir fällt ein, ich habe eine Zeitung für dich. Moment. Ach, da immer, wenn ich was suche. Wir haben keine Zeit. Gleich klingelt das Telefon. Sie wissen, was zu tun ist. Mit einem feuchten Tuch. Eben war sie noch da. Die Wortfolge. Herrgott, schöne Papierfrauen mit kühlen Mützen und so weiter. Also dann, mit dem Fuß gegen das Eisfach. Machen Sie bitte die Tür zu. Herr Burczyk legte den Zeitschriftenstapel weg, schloss die Kühlschranktür sorgfältig und lief zum Telefon. Er nahm den Hörer ab und horchte hinein. Hallo? Nein, nur die Wortfolge. Nicht Hallo oder ähnlichen Käse. Wir müssen von vorn anfangen. Bitte öffnen Sie noch mal. Nur die Wortfolge, nichts anderes. Nur die Wortfolge. Dann klappt es, Tür zu. Das Telefon klingelt. Und... sprechen. Schöne Papierfrauen mit Kühlbützen, Dösen, mit Öl, Götzen in Grünöl. Eine idiotische Veranstaltung. Nichts. Kein Funken. Keine Fanfaren, kein Trommelwirbel. Herr Burczyk erhob sich mühsam, begab sich zum Kühlschrank. Herr Ping! Und öffnete die Tür. Herr Ping! Der Kühlschrank war, abgesehen von einem Quarkbecher, einer Milchflasche und einem Meerrettichglas, einer Gurke und einer Zitrone, leer. Weg! Herr Burczyk brachte Quark, Milch, Meerrettich, Gurke und Zitrone in die alte Kühlschrankordnung, ging zum Zeitungsstapel und suchte darin herum. Waldlichtung. Das ist sie. Augen wie Waldseen. Die Wimpern Schilf. Herr Burczyk setzte sich auf sein Balkonbänkchen und betrachtete im Morgendämmer das Bild auf der Zeitung. Der Mund Waldbären. Herr Burczyk hob den Kopf. Der Himmel war rosarot. Die Sterne waren verblasst. Kein Bächlein. Herr Burczyk, du solltest zu Bett gehen. Am nächsten Morgen, es war nicht mehr so heiß, lief Herr Burczyk in das Bahnhofsviertel und sah, dass die Tür vom Zeitungsladen offen war. Im Laden stand die Zeitungsfrau und packte frische Zeitschriften in die Regale. Nur doch nicht Teneriffa? Habe mich im Datum geirrt. Geht erst nächste Woche los. So was Blödes aber auch. Sie zeigte mit dem Daumen in die schattige Ecke. Der hat es wohl nicht lange bei Ihnen ausgehalten, was? In der Ecke vor dem Zigarrenregal saß ein kleiner schwarz-weißer Herr, circa 50 cm groß. Er sucht sein Buch. Und meinen Schirm, Schirm. Er lächert mich schon seit 2 Stunden. Rot mit gelben Tupfen, Tupfen. Vielleicht können Sie ihm helfen. Herr Burczyk nahm eine Zeitung und sagte... Ich habe gestern geholfen. Ja, dem Falschen, Falschen. Dem Richtigen nicht. Dem Richtigen oder dem Falschen. Es ist kühler geworden. Er kann sich selber helfen. Herr Burczyk bezahlte die Zeitung und verließ freundlich nickend den Laden. Er lief bis zur nächsten Straßenecke und blieb stehen. Ping-Pong, sagte Herr Burczyk und ging zum Zeitungsladen zurück. Er trat in den Laden und sagte, Pong, Pong, Pong. Meine Wohnung hat Balkon. Soll das heißen? Das soll es heißen. Heißen. Wenn ich Fisch brate, kannst du mir Lieder vorsingen. In diesem Sommer, das Jahr fällt mir immer noch nicht ein, saßen Herr Burczyk und Herr Pong oft auf dem Balkonbänkchen zwischen den Geranien und betrachteten schweigend den Rand des Pegasus-Quadrates. Und manchmal sang Herr Pong ein kleines Lied dabei. Klar und hell springt der Quell, springt der Quell, Quell, klar und hell. Klar und hell, springt der Quell. Herr Burtschig hat sonst nie Besuch. Kinderhörspiel von Franz Zauleck. Musik Lutz Glandin. Die Rollen und ihre Sprecher: Herr Burtschig, Jürgen Holz. Herr Ping und Pong, Ulrich Mattes. Zeitungsfrau Gudrun Ritter. Erzählerin Winnie Böwe. Ton Bernd Friebel. Technik Hermann Leppich. Regieassistenz Thomas Doktor. Regie Barbara Plensat. Produktion Deutschlandradio Berlin 2002.